Bilde ich mir das nur ein? Oder wird die Welt immer verrückter? Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Guten Tag. Hier ist wieder Niemandsland. Kritischer Journalismus für Neu- und Wissbegierige. Mit dem Finger am Puls der Zeit, immer hart im Gegenwind der Geschichte, den Blick fest auf das Weltgeschehen gerichtet. Wir wollen allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder Orientierung und Analyse bieten. Wir wollen aus dem Chaos und Geschrei der Märkte und Medien das Wichtigste herausfiltern. Das Exemplarische aufzeigen, das Wahre erkennen, das Falsche entlarven, das Totgeschwiegene reden lassen, das Getrommel abschalten und dabei auch noch irgendwie Spaß haben. Willkommen im Niemandsland. Wir geben Perspektiven, wir zerstören falsche Illusionen und bauen neue, richtige Illusionen auf. Sehr anmaßend. Richtige Illusionen. Was mag das sein? Wir versuchen das ab und zu anzuleuten. Wir zeigen neue Wege. Und auch gute alte Wege. 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona, Niemandsland. Jeden Montag direkt von 13 bis 15 Uhr von hier aus dem Zentrum einer großen, jetzt etwas traurigen und kaputten Stadt, von der Plaza Real. My name's Sydney. I'm from Arizona in the United States. I greet all the radio listeners of the show Niemandsland, Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Hey, 听众朋友大家好，我在巴塞罗那 Contra FM 91.4 向大家致以最诚挚的问候，我们是无人之境。 Ich wache lebensbejahend auf, ich denke lebensbejahend um. Schon wieder ein neuer Tag, ich gehe lebensbejahend aufs Klo. Ich dusche lebensbejahend, so frühstücke ich auch. Mir gegenüber sitzt meine Frau, die lebensbejahend raucht. So geht das jeden Tag. Und irgendwann schlafe ich ein, es ist so schön, so lebensbejahend zu sein. So schön, so lebensbejahend zu sein. Ich fahre lebensbejahend Auto, ich steige lebensbejahend aus, ich kaufe lebensbejahend ein, ich fahre lebensbejahend nach Haus, ich koche lebensbejahend fleischlos die allergesündesten Sachen und die Kinder fragen lebensbejahend, kannst du mal wieder Hamburger machen? So geht das jeden Tag und irgendwann schlafe ich ein, es ist so schön, so schön. So lebensbejahend zu sein, so schön, so lebensbejahend zu sein. Ich suche lebensbejahend den Bohrer, da ist der Gott sei Dank. Ich messe lebensbejahend die Höhe für den neuen Hängeschrank. Ich bohre lebensbejahend die Löcher, ich sage lebensbejahend nicht übel. Die Wand ist stehen geblieben, aber gibt es so große Dübel. So geht das jeden Tag und irgendwann schlafe ich ein. Es ist so schön, so schön. So lebensbejahend zu sein, so schön, so lebensbejahend. Ich freue mich über das Leben und was meint das Leben dazu? Es schaut mich an und sagt, ich bin genauso lustig wie du. So geht das jeden Tag und irgendwann schlaf ich ein. Es ist so schön, so schön, so lebensbejahend zu sein, so schön. So lebensbejahend zu sein, so schön, so lebensbejahend zu sein. Es ist der 18. Oktober 2019, es ist kurz nach 13 Uhr. Ich befinde mich hier an der Plaza Catalunya im Zentrum von Barcelona. Tausende Jugendliche, Schülerinnen und Schüler defilieren hier an mir vorbei. Sie ziehen in Richtung Plaza Urquinaona und dann geht sie via Laietana runter. Es handelt sich um eine Independentismo-Demonstration. Nach den Straßenkrawallen gestern und den Ereignissen der vergangenen Nacht mit verbrannten Autos, mit verbrannten Containern, mit Barcelona in Flammen-Geschichten ist das jetzt hier eine erneute, könnte man sagen, Machtdemonstration des Separatismus. Es sind also wirklich Tausende auf der Straße und sie fordern La justicia es ciega porque está cara al sol. Die Justiz ist blind, weil sie cara al sol ist. Das ist das Lied der Frankisten gewesen. Das heißt, die Formel spanische Justiz, Frankismus, geht bei diesen jungen Leuten immer noch auf. Der Präsident de la Generalitat, Herr Quim Torra, Quim Tsunami Torra, nutzt natürlich geschickt diese Gefühle und die historischen Bezüge für eine Loslösung Kataloniens von Spanien. Daraufhin arbeitet er seit Jahren. Das ist das einzige Projekt. Die Belange der Bürger interessieren ihn wenig. Das weiß man mittlerweile. Das Parlament ist kein richtiges Parlament und die Landesregierung auch keine richtige Regierung. Es sind Instrumente der Separatisten, um den einen großen Weg zu finden, sich von Spanien abzulösen. Wir müssen natürlich die Zentralmacht in Madrid für sich mit allen Mitteln dagegen sperren. Das ist auch bekannt, das haben sie gezeigt. Sie haben das Problem natürlich justizialisiert, das heißt, sie sind vor die Gerichte gegangen, haben ihre Gerichte mobilisiert, haben Separatistenführer in den Knast gesteckt mit bis zu 13 Jahren Gefängnis. Das ist unglaublich viel eigentlich, wenn man überlegt, dass es für viele Morde und Vergewaltigungen und Totschlag viel, viel weniger gibt. Gut, ein politisches Problem, das hier auf der Straße sich jetzt manifestiert. Heute wieder nach den zwei Abenden, Nächten und Tagen von wirklich Straßenschlachten, das muss man sagen. So was hat man hier in Barcelona noch nicht gesehen. Und wir werden sehen, wie das alles weitergeht. Repression ist hier im Moment meiner Meinung nach nicht angebracht. Besonders nicht natürlich gegen diese jungen Leute, die hier friedlich protestieren mit Fahnen. Die haben sich in Fahnen gewickelt. Viele haben die Independentista-Fahne. Und ich werde mal fragen, warum Sie heute demonstrieren. ¿Por qué os manifestáis hoy? Unas palabras a una radio alemana. Ah, pues porque aparte de los dos años que han estado nuestros líderes políticos en la prisión, pues ahora con esta sentencia estarán entre 9 y 13 años más. 13, ¿no? 13 años. 13 años el que más y 9 los que menos, pero igualmente, sean 9 o sean 13, es súper injusto que por razones políticas estén estas personas en la cárcel cuando el sistema judicial en teoría dice ser independiente del sistema político. Pero esto no se cumple en España y por tanto esta falta de democracia hace que todo el mundo salga a la calle durante toda esta semana y nos salgamos a manifestar los estudiantes, que somos los que lo vivimos más. Vale, lo voy a traducir literalmente, tal como lo has dicho. Muchas gracias. ¿Sois de algún instituto o de la universidad? Sí, de la Universidad de Barcelona. Vale, pues adelante y solidaridad y un saludo. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Bitte schön. Tschüss. Leo. Das waren gerade junge Leute. Sie sind von der Universität von Barcelona. Der junge Mann hat gerade gesagt, dass er und Sie alle demonstrieren, weil Ihnen die Strafe ungerecht vorkommt. Das ist viel zu viel, zwischen 9 und 13 Jahren für Ihre politischen Führer. Ich habe Ihnen viel Glück und meine Solidarität gewünscht. Wir haben ja auch öfter geäußert im Niemandsland, dass diese Strafe zu hoch ist, dass das zu viel ist. Und gut, er sagt, wir werden die ganze Woche auf die Straße gehen und dafür demonstrieren, dass wir das als Unrecht ansehen und wir fordern die Freilassung der politischen Gefangenen. 18. Oktober 2019. Es ist mittlerweile 20 nach 1, 13.20 Uhr. Ich befinde mich an der Via Laietana jetzt. Und ja, die Ereignisse der vergangenen Nacht und des vergangenen Abends sind natürlich Tagesgespräche in der Stadt. Keine Kneipe, wo nicht kommentiert wird, wo was gebrannt hat, wo was abgefackelt wurde, wo was angezündet wurde. Überall kann man auch die Spuren sehen, auf dem Asphalt. Die Aufräumarbeiten haben aber schon längst begonnen. Schon im Morgengrauen waren Trupps unterwegs von Reinigungskräften der Stadt und haben das alles wieder versucht zu reparieren und sauber zu machen. Aber brennender Asphalt. Man sieht also tief eingebrannte Spuren im Asphalt oben am Paseo San Juan. Jetzt hier an der Via Laietana vor der Polizeiwache an der Comisaría de la Policía Nacional ist natürlich ein großes Polizeiaufgebot, das das Gebäude weiträumig absperrt. Viele junge Leute, alle Studenten, die laufen hier rum, demonstrieren mit Katalanenfahnen. Der Hubschrauber kreist über uns und ich würde sagen, es sind doch bestimmt so an die 6.000, 7.000, 8.000 junge Leute, die sich hier versammelt haben und die natürlich friedlich protestieren. Und mal gucken, Sprechchöre. Ich werde mal rumfragen. Hola, somos de una radio alemana. Una valoración, ¿por qué os manifestáis? Para los oyentes, unas palabras. A ver, porque creemos que la sentencia es injusta y que se está juzgando a las personas por lo que piensan y no por lo que han hecho. Y que esto no es justo y que se debe cambiar el Estado. Porque no va bien. ¿Sois de la Universidad Autónoma o de...? No. ¿Lo digo en catalán? Sí, sisplau, vale. Sisplau. Parla en catalán. Lo entenc, però per les meus... Sou estudiants d'universitats i d'instituts, els dos. I, bueno, que, estem aquí... Sí, que ens hem unit a la convocatòria del sindicat d'estudiants que convocava aquesta manifestació avui a les 12 a la plaça de la universitat per això, per defensar la llibertat i d'expressió i dels presos i preses polítiques. Sí. I condemnar la sentencia que ha sortit. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Tenéis alguna idea? ¿Tenéis alguna visión hacia el futuro? Porque sois muy jóvenes y ¿qué va a haber? De les protestes aquestes no es veu un final molt clar perquè es van organitzant dia a dia i de moment la resposta, o sigui, està sent molt forta i hi ha molta gent que surt al carrer. De moment ens quedem amb això i seguim lluitant endavant. Sí, sí. Y a ver qué pasa, a ver si conseguimos por fin cambiar algo o no. Pues muchas gracias, ¿eh? Un placer. Muchas gracias. El programa se llama Niemandsland, lo podéis ver en internet. ¿Sí? Es aquí una radio libre, Contrabanda FM, aquí en Barcelona, ¿vale? Vale, muchas gracias, adiós. Sort. Gut, das waren junge Mädchen von der Freien Universität hier in Barcelona. Und die haben natürlich gesagt, sie demonstrieren, weil sie für die Freilassung der Gefangenen sind, gegen das ungerechte Gerichtsurteil. Und das haben sie ganz klar geäußert. Sie haben es sowohl auf Spanisch als auch auf Katalanisch gesagt. Und als ich gefragt habe, wie wird das weitergehen, eine Einschätzung für die nähere Zukunft, dann haben sie gesagt, gut, das kann man nicht wissen, eigentlich sehr realistisch. Sie haben gesagt, es geht weiter von Tag zu Tag. Wir werden sehen, wir hoffen, dass wir etwas ändern können. Wir ziehen jetzt weiter hier in Richtung Via Laietana, in Richtung Polizeiwache, Kommissaria de la Policía Nacional, hier an der Via Laietana. Und es sind also sehr, sehr viele junge Leute da. Ich übersetze mal ein paar der Protestplakate. Die sagen also jetzt am 16., 17., 18. Oktober, Studentenstreik, Vaga Estudiantil. Die Studenten haben sich vorgenommen zu streiken. Ein Studentensyndikat, eine Studentengewerkschaft hat auch dazu aufgerufen. Man sieht, viele Katalanen fahren, viele Estelada fahren, die haben sich da eingewickelt, so als Superman, Cape, Umhang. Das sieht alles sehr nett und sehr lieb aus und man freut sich. Das Polizeiaufgebot, sehe ich gerade hier vor der Polizeiwache, ist sehr bescheiden eigentlich. Die haben die Straße gar nicht abgesperrt. Es gibt keine großen Absperrzäune, sondern die haben ganz einfach hier die Tür zugemacht. Es gibt keinen Polizeikordon, es gibt keine Polizeiwannen, es gibt keinerlei Provokation von keiner Seite. Sie haben die Tür ganz einfach zugehängt. Drei Einsatzwagen der Mossos sind links und rechts. Ich befinde mich hier an der Via Laietana-Ecke, Carrer Tomás Mieras. Und da sind einfach nur ein paar Polizeiwannen und eine sehr dünne Kette von Bereitschaftspolizei mit Helm und Schlagstock. Die stehen und schauen hier mit undurchdringlichen Gesichtern in die Menge. Die jungen Leute machen natürlich jede Menge Fotos. Ich werde auch mal eins machen. Gut, also ein Stimmungsbild aus dem unruhigen Barcelona. Jerusalem 91 FM, Contrabanda. Ja. Nicht so lange her, da war alles klar. Es war die große Liebe, wunderbar. Heute stehst du da, kein Plan, wie's weitergeht. Deine Träume wie vom Film verweht. Durch die Straßen der Enttäuschung, auf der Suche nach dem Sinn. Setz du mal wieder fest, dass du ganz alleine bist. Vorbei an Kreaturen, an Müll und Gestank, da wo der Teufel lebt. In ihren Augen siehst du hier natürlich viel linke Folklore. Ganz junges Volk, die haben sich schon die Gesichter zugebunden und sind schon Straßenkampf erprobt. Sie haben hier sich kleine Hasskappen aufgesetzt, Scharen mit den Hufen. Eine andere Gruppe singt Bella Ciao, Bella Ciao, das Lied der italienischen Partisanen, die gegen den Faschismus gekämpft haben. Und mal schauen, wie das alles ausgeht. Hier auch 15-Jährige sind dabei, viele Mädchen aus der Generation Greta Thunberg. Aber niemand rüttelt hier an den Absperrgittern, niemand zeigt Militanz. Etwas sehr Interessantes, wie die Masse reagiert. Ein Coverboy steht da oben am Fenster, ein Tourist, und zeigt sich da mit nacktem Oberkörper und die Leute jubeln, ironischerweise. Und die freuen sich, dass hier sowas abgeht. Viele von denen erleben das ja jetzt zum ersten Mal, so eine Art Massenunruhe. Und man sieht wirklich strahlende Gesichter. Die freuen sich, die sind richtig begeistert hier in ihrem Element. Und das ist schon einerseits schön anzusehen. Andererseits muss man natürlich sagen, dass sie so bekloppten Leuten wie Kim Todda hinterherlaufen. Das kann einem natürlich wehtun. Aber man hört auch kritische Stimmen, die sagen, Todda no, mosso si. Und das ist eigentlich recht beruhigend. Gut, ciao. Unter dem Dielenboden liegt ein Schatz. Hinter der Tür beginnt ein Land. Wir reden, nicken uns zu und lachen laut. Lustig, dass du das sagst, so seh ich's auch. Ein Liter Bier sind vier Scheiben Brot. Michael und Amy sind nicht tot. Ich heiße so und so und ich gehör zu dem und dem. Eine Hand streift mich sicher nicht aus Versehen. Das sind gute Leute. Aus heute. Von oben runter hast du die beste Sicht. Und nur weit drüber es kommt noch mit. Draußen schlägt die Turmuhr. Es soll Sturm geben heute Nacht. Jemand hat Buchstaben unter Kerzen mitgebracht. Aus der Ferne ich jemand sehen, wie klein und unwichtig wir sind. Ich geh näher ran, es ist Reinhard May. Tillmann stolpert über die Boxenkabel und der Spuk ist vorbei. Das ist die Polizei, das waren die Nachbarn. Scheiße, die Party ist vorbei. Tillmann versucht es auf die ganz blöde Art. Von wegen Herr Wachtmeister, bleiben Sie doch einfach da. Der Bulle reagiert professionell. Haben Sie Bock auf eine Nacht in der Ausnüchterungszelle? Er nimmt Tillmann mit, er tut nicht mal entsetzt. Kaum sitzt er im Auto, schläft er tief und fest. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 137. Peter Merin, unsere Losung, zweiter Teil. No pasarán, pasaremos. Pueblo de España en pie. Madrid, November 1936. Der Reporter Peter Merin hat zusammen mit zwei Kollegen die Kämpfe um die Universitätsstadt miterlebt und befindet sich nun im Auswärtigen Amt im umkämpften Zentrum von Madrid. In dem palastartigen Gebäude werden sie vom Pressechef empfangen. Peter Merin berichtet. Unbeweglich und aufrecht sitzt er hinter dem gigantischen Schreibtisch, auf dem sich die Zeitungen der Welt türmen. Durch die dunklen Brillen glitzern uns die Augen an. Was hinter ihrem grünen Schild gedacht wird, ist ungewiss. Don Rubio Hidalgo sagt, »Es ist Zeit, dass Sie die Stadt verlassen. Sie haben Ihre Pflicht getan. Spanien dankt. Wir können für Ihre weitere Sicherheit nicht mehr bürgen.« Er spricht Französisch mit leichtem Pathos. Wir lächeln. »Wer hat gestern für die Sicherheit gebürgt? Gestern an der Moncloa, vorgestern bei Illescas und einen Tag zuvor am Escorial?« Ernest murmelt, »Wollen sehen.« Der Mann mit den Brillen sagt, morgen um 10 wird vor dem Hotel Gran Via das Auto warten. Wir stecken die Informationen der Regierung und die letzten Kommuniqués der Heeresleitung ein und schütteln die Hände. Der Pressechef begleitet uns. Mitten im Hof hebt er die Hand und ruft, wir bitten, keine falschen Schlüsse zu ziehen, die Stadt bleibt fest. Im korrekten Sakko steht er inmitten der weißen Figuren, als dirigiere er ein Ballett der Mannequins aus Gips. Wir beschließen selber nachzusehen. Das Geflüster im Ministerium, die offiziösen Nachrichten sind beunruhigend. Wir wollen Genaues wissen. Die gefährdetste Stelle dieser Nacht scheint uns der Vorort Carabanchel zu sein. Die Straße von Toledo gehen wir hinab, dem Vorort zu. Lang ist diese Straße. Menschen fluten uns am herbstlichen Spätnachmittag entgegen. Eine gebrechliche Frau balanciert einen Ballen auf dem Kopf. Die Matratze mit rotgestreifter, geflickter Wäsche schaukelt sanft. Kinder klammern sich an ihren Rock. Ein Mann mit einem Handkarren trottet hinterher. Er schiebt das Gerät eines Bauernhauses, maisstrohgefüllte Bettsäcke, abgenutzte wollene Decken, kupferne Pfannen, Töpfe. Aus dem Gerümpel hebt sich ein altes, graues Frauengesicht. Eine scharfe Stimme klagt, »Die blaue Schüssel hast du im Ofen vergessen und die Milch wird säuern.« Kleine Nebenstraßen, Häuser mit blinden Scheiben, verschlossene Türen. Manchmal öffnet sich eine, ich sehe hinein. Trödelwaren mit dem Geruch von Alter und Armut, Handwerker bei der Arbeit, Klempner, Schreiner, Sattler, Färber. In einem niedrigen Zimmer sehe ich nebeneinander das große, sanfte Gesicht einer Kuh und das Erschreckte der Menschen. Je tiefer wir die Straße hinabgehen, umso sichtbarer ist die Auflösung. Es wird gepackt. In schweren Jahren des Lebens meinten diese Menschen, dass sie nichts besäßen. Nun aber, wo die Hände es tragen sollen, türmt sich das Nichts. Ein barfüßiger Bauer treibt einen Ochsen vor sich her, Vorposten einer Gruppe von Landleuten. Schwarzgescheckte Rinder füllen die Straße. Nur die Verkäufer von Sonnenblumenkernen und trockenen Garbanzos rufen ruhig und gleichmäßig ihre Waren aus. Auch die Kinder haben Freude am Tumult der Straße. Erfüllt spielen sie Fliegerangriff, Tankangriff, Lazarett und Tod. Und kreischen vergnügt. Vor dem dreiteiligen Triumphbogen, der die Calle de Toledo beschließt, erheben sich haushohe Barrikaden. Dahinter verborgen sitzt ein Geschütz. Im beginnenden Abend sehen wir das Mündungsfeuer rot und violett hinausstrahlen, spüren die Erschütterung. Ein Halbkreis steinerner Figuren schaut von dem Postament herab. Beim Aufleuchten des Feuers sind ihre Gesichter schillernd und grün. Traumhaft besinne ich mich des Bildes, das der Dichter Pérez Galdós zum Gedächtnis dieser Straße formte, an deren Ende wir angelangt sind. Durch das Labyrinth von Alamillos, durch das Tor der Mauren, über den aufrührerischen und schwindelerregenden Platz de la Cebada mündet der Dichter ein in die Straße von Toledo. Vollblütige Arterie des Lebens nennt er sie, erfüllt von Fröhlichkeit und Schönheit. Keine schönere Straße, schöner und malerischer in der Anmut der spielenden Farben, des ausgestreuten Krams der Straßenverkäufer, des Argots der Ausrufer und des fröhlichen Geschwätzes der Menge. Blätternd in ihrem Tagebuch lässt der Dichter Ruhm und Sensationen der Straße auferstehen. Durch sie wurde Riego geführt, der zum Tode verurteilte Revolutionär, der leichtfertig den Bourbonen geglaubt hatte. Und nach ihm der Spitzel Chico, den das Volk von Fuentecilla richtete. In ihr brannte der Zorn der Masse am Tage des Gerichts über die Mönche. Rot ist diese Straße, die oftmals die Sturzflut der Rebellion durchflutet hat, rot nicht nur wegen der purpurnen Kappa der Toreros und nicht wegen der Farbe der 88 rot bemalten Tavernen. Galdós hat sie gezählt, die vom Platz de la Cebada bis zur Puerta de Toledo sich reihen. Rot ist sie heute von dem Blitz des Todes und der Donner hat ihr die Sprache genommen. Das große Tor umgehen wir, schlüpfen durch die Barrikaden. Nun marschieren wir die Landstraße von Toledo entlang in Richtung Carabanchel. Der Weg ist bedeckt von anmarschierenden Kolonnen. Die stadtwärts fahrenden Ambulanzen kommen schwer durch. Wir werden nach den Papieren gefragt. Im blauen Licht der abgeblendeten Lampen prüfen die Wachen die Stempel der Ausweise. Wie weit werden wir kommen? Die Männer sagen, die Schüsse sind leiser geworden, also steht es besser. In der Dunkelheit erreichen wir das untere Carabanchel. 500 Meter weiter, am oberen Carabanchel, steht der Feind. Hinter den Barrikaden ist bewegter Betrieb. Munitionskisten werden ausgepackt, Waffen und Patronen verteilt, 150 Stück pro Mann. Geschulte Werfer koppeln Handgranaten an den Gurt. Ich sehe einen politischen Kommissar, der eben noch mit der Pistole fuchtelte, blass an der Mauer stehen. Verwundet? Nein, die Lunge. Eine Stimme protestiert, Flüche. Die Kaliber der Munition stimmen mit dem Gewehr nicht überein. Es muss alles geordnet werden. Dann ist die Sturmkompanie marschfertig. Einige Hundertschaften haben sich als Flankenschutz bereits in Bewegung gesetzt. Die in Kolonnen angetretenen Männer vor uns schauen zaghaft aus. Sie sagen, was nützt unsere Bereitschaft? Die Hände sind aus Fleisch und können die stählernen Tanks nicht aufhalten. Man hat versprochen, dass der Sturm auf Carabanchel Alto durch Tanks eingeleitet würde. Sie waren nicht gekommen, die Tanks. Traurig setzt sich der Zug in Bewegung. Bekümmert stehen die Männer des Feldstabs beisammen. Sie sind in den Augen ihrer Leute verantwortlich. Was aber vermögen sie zu tun? Schon ist der Zug außer Sehweite. Da hören wir hinter uns das hoffnungsvolle Stampfen. Langsam kriechen die grünen Ungetüme durch die Nacht. Eine eiserne Schlange mit 17 Gliedern, 17 halbschwere stabile Tanks. Die Kanonenrohre auf den Türmen bewegen sich wie Zeigefinger. Auf einem Lastwagen fahren wir noch ein Stück mit nach vorn. Die Tanks haben die marschierenden Truppen eingeholt und kriechen an der Spitze voran. Hinter dieser eisernen Hut straffen sich die menschlichen Schritte. Fröhliche Rufe fliegen durch die Nacht zu uns. Wir wissen, dass Madrid die Nacht überdauern wird. Nicht wegen Ersetzen, auch nicht wegen eingeführten Verbrechen. Musik.

Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. Wir befinden uns hier in der Nähe der Via Laietana. Ich stehe hier am Palau de la Musica. Es ist kurz nach 10 Uhr abends und hier kommen schon die ersten Leute gerannt. Die Via Laietana ist ein Schlachtfeld, wie man so schön sieht. Es gibt hier Panikläufe, es kommen Leute hier runtergerannt. Es ist zu vermuten, dass es auch gleich hier Polizeieinsätze geben wird. Blaulicht, die Via Laietana ist fast schon bis oben am Plaza Urquinaona abgesperrt. Ich werde mal hinten rumgehen, von da ist kein Rankommen. Es ist also eine Nacht, könnte man sagen, der Scherben, der Steine. Steinwolken fliegen wirklich, wortwörtlich, die Via Laietana runter. Und es sieht nicht gut aus. Es gibt sehr viele Verletzte. Vor ein paar Minuten hat der Innenminister Grande Marlaska eine Art Bilanz abgegeben zum Thema Proteste in Katalonien, Proteste hier in Barcelona. Und das sah nicht sehr gut aus, sowohl was die materiellen als auch was die persönlichen und menschlichen Verluste anbelangt. Wie gesagt, es ist jetzt kurz vor 10 Uhr abends. Es ist der sogenannte Diada de la Vaga General, Tag des Generalstreiks hier in Katalonien. Die Straßen sind voll mit jungen Leuten und auch nicht mehr so jungen Leuten. Über uns kreisen die Hubschrauber wie verrückt und alles mögliche Volk treibt sich hier rum. Und Schaulustige sind natürlich auch viele unterwegs. Ab und zu ein paar erschrockene Touristen, das muss man auch sagen, es sind noch ein paar geblieben. Ansonsten ist die Stadt recht touristenleer. Wir werden abwarten, was weiter noch alles so abgefackelt und abgebrannt wird. Von der Generalitat, den Verantwortlichen der katalanischen Landesregierung, haben wir noch nichts vernommen. Und wir müssen abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt, wie die Gewalt sich weiterentwickelt und was die nächsten Tage diese Gewalt- und Hasswelle für innenpolitische Folgen hier in Spanien haben wird. Jo! Thank you. Seiten des Buches, in dem du den täglichen Wahnsinn notierst, taugen gut, einen Stein einzuwickeln, und dann wirfst du den rüber zu mir. Schön ist das nicht, doch es hilft dir, mit mir so zu kommunizieren, dass kein Platz bleibt für peinliche Fragen. Stein, Schere, Papier. Zeichen, mein Liebling, wenn die Zeit wieder reif ist für uns, für fröhliche stell dich eine, für Steine und brotlose Kunst. Schreib mir was Neues ins Stammbuch, wirf einen Stein durch die Tür, schneide mir Löcher ins Leben, Stein, Schere, Papier. Esteu escoltant Nimensland, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Willkommen in Katalonistan. Barcelona Fun City Blues. Es ist ein Samstagmorgen im Oktober. Ich gehe die Alta San Pedro hoch in Richtung Zentrum. Die Straßen riechen nach verschmortem Plastik und angebranntem Asphalt. Spuren der Zerstörung am urbanen Mobiliar und an der Fahrbahn. Überall Farbschmierereien, Trümmer, angesenkte Häuserwände, Glassplitter, all überall. Der Tsunami ist vorüber, zumindest für heute. Die Fun City versucht, zur Normalität zurückzukehren. Aufräumkommandos der Stadtreinigung, Straßenarbeiter, Elektriker sind bei der Arbeit. Die Bürgermeisterin ruft zur Besonnenheit auf. Die Bürgermeisterin sagt, so kann es nicht weitergehen. Katalonien, Katalonistan, ein gespenstisches Land, wo der Präsident zum zivilen Ungehorsam aufruft. Er sagt, macht Druck, er lässt seit Monaten verkünden, macht Druck, macht Druck, macht Druck, macht dieses Land unregierbar. Katalonistan, wo der Präsident und seine Mitarbeiter zum Beispiel Autobahnen absperren und den Flughafen besetzen lassen. Wo eine ethnologisch motivierte Minderheit die Abspaltung fordert, wo der Präsident zu Massendemonstrationen aufrufen lässt und dann aber seine Polizei hinschickt. Und die schlagen auch ganz schön rein. Willkommen in Katalonistan mit der Hauptstadt Fun City. 50% weniger Verkäufe, 80% weniger Touristen in der Stadt. Man merkt es, die Straßen und Plätze sind frei. Dann kommt der Generalstreik. Sie nennen das Generalstreik, aber es ist natürlich eine als Generalstreik verkleidete separatistische Protestwelle. Die ist nur schwach kaschiert als Protest für die Rechte der Arbeiter. Welche Arbeiter? Es gibt viele Lügen von beiden Seiten in diesem Katalonistan- und Hispanistan-Prozess, der das Land in eine Abwärtsspirale gebracht hat. Viele, viele Lügen. Eine Lüge, die ist allerdings sehr krass. Quim Torra, der Präsident der autonomen Region Kataloniens, spricht unermüdlich von Meinungsfreiheit, die unterdrückt sei. Er und der katalanische Separatismus dürften in Katalonien nicht frei ihre Meinung sagen. Das sagt der Mann, und dabei tut er seit Jahren nichts anderes, als diese seine immer gleiche Meinung pausenlos zu verbreiten. Dazu verfügt er über Fernsehsender und Radiosender. Viele zur Verfügung hat er, Zeitungen und Internetplattformen. Libertad Expression sei in Katalonien verboten. Das sagt er ständig und dann sagt er alles, was er sagen will und macht großzügig Gebrauch von der Freiheit, seine Meinung ständig und überall zu äußern. Und niemand sperrt ihn deswegen ein. Wir fragen uns also, für wie blöd hält er die Menschen eigentlich? Und leider, wie blöd sind die Menschen, die das tagelang und stundenlang nachplappern? Denn es geht nicht um Libertad de Expresión. No hay Libertad de Expresión en Catalunya ist eine Lüge. Es müsste heißen, und das meint Quim Torra, no hay plena libertad de actuación en Cataluña para nosotros los independentistas. Er meint, es gibt keine Freiheit der Handlung, keine Handlungsfreiheit hier in Katalonien für uns, die Separatisten. Das müsste er sagen, dann wäre er ehrlich. Keine Meinungsfreiheit ist eine Lüge. Er sagt es überall, er posaunt es überall aus. Überall hört man nichts anderes Tag und Nacht als diese eine Formel. Die Meinung, wir brauchen ein eigenes Land, wir müssen Katalonien abspalten, wir wollen Freiheit, unsere politischen Führer müssen aus dem Knast und so weiter. Das ist alles legitim, das ist alles richtig. Aber zu sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit, ist absurd. Es ist eine Lüge. Es gibt keine Handlungsfreiheit, keine volle Handlungsfreiheit, um Katalonien von Spanien abzuspalten. Das ist richtig, das ist die Wahrheit. Aber das andere, meine Damen und Herren, lassen Sie sich da wirklich nicht betrügen. So viel Plakate da überall hängen und so viel davon Freiheit geschrien wird. Diese Freiheit, die Meinung auszudrücken und zu sagen und in die Welt hinauszuschreien, die ist da. Die existiert und die haben wir jeden Tag bewiesen durch die Handlungen von einem gut geölten Medien- und Propagandaapparat der Independentistas. Das existiert. Katalonistan an einem Tag im Oktober. Der erste Herbsttag übrigens, der erste richtige Herbsttag, würde ich mal sagen, mit kühler Luft, mit regenverhangenen Wolken über der Stadt. Und es ist jetzt gleich 14 Uhr und dann kommen wir mit dem Katastrophenblock. Je luistert naar Niemandsland. Vanuit Breda, Nederland, stuur ik je de vriendelijke groeten aan alle luisteraars van Contrabanda op 91.4 FM in Barcelona. Niemandsland. Thank you. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Montag, der 21. Oktober 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Madrid. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez verweigert die Gesprächskontakte und das Gesprächsangebot der katalanischen Regionalregierung. Die konservative Partei profitiert von dem Konflikt. Der katalanische Ministerpräsident Quim Torra versucht in Madrid, jemanden an die Strippe zu bekommen. Doch der spanische Regierungschef Pedro Sánchez nimmt nicht ab. Ein Brief des Katalanen an den Sozialisten mit der Bitte um Gespräche angesichts der schweren Krise in Katalonien bleibt unbeantwortet. Sich dem Dialog zu verweigern, ist in diesem Moment eine absolute Verantwortungslosigkeit, von der ich überzeugt bin, dass die internationale Gemeinschaft sie in keiner Weise verstehen wird, versucht Torra Druck auf Madrid auszuüben. Der katalanische Ministerpräsident steht einer Koalition zweier Unabhängigkeitsparteien vor, der Partei Gemeinsam für Katalonien, Junts per Catalunya, des exilierten Carles Puigdemont und der republikanischen Linken Kataloniens, ERC, des inhaftierten Oriol Junqueras. Von Seiten Sánchez kommt einmal mehr nur die Aufforderung an Torra, sich von der Gewalt zu distanzieren. Etwas, was dieser nach längerem Zögern in den vergangenen Tagen bereits mehrmals sehr zaghaft getan hat. Es ist der Vorwahlkampf in Spanien, das dürfen wir nicht vergessen. Am 10. November sind hier erneut Parlamentswahlen, nachdem die Linke sich nicht einigen konnte, ob sie eine Regierung Sánchez und in welcher Weise und in welchem Maße unterstützt. Damit haben wir einen ganz schönen Schlamassel, da Sánchez nicht in der Lage war, nach dem Ohnengang im April eine Regierungsmehrheit zu schmieden. Das muss man sagen. Jetzt will er mit Härte zeigen, dass er ein großer Staatsmann ist und der Einzige, dem die Spanier in Zeiten schwerer Krisen vertrauen können. Er hat da wirklich ein schweres Erbe angetreten. Er hat nämlich den Konflikt von der PP, der korruptesten Regierung, die es wahrscheinlich in Europa gab, vor ein paar Jahren geerbt und muss nun den Scherbenhaufen wegräumen. Und das ist sehr, sehr schwer. Statt mit den katalanischen Parteien in Kontakt zu treten, lud Sánchez vergangene Woche ausschließlich die spanienweit operierenden Kräfte, die konservative Partei Popular, PP, die rechtsliberalen Ciudadanos, CS, und die linksalternative Unidas Podemos, UP, zum Gespräch über Katalonien ein. Selbst die konservativen Basken, die in den letzten Jahren immer wieder versuchten, vermittelnd einzugreifen, lud er nicht ein. Nur Unidos oder Unidas, wie sie sich nennen, in Feminin, Podemos, forderte von Sánchez einen Dialog. Die beiden rechten Kräfte wollen, dass Katalonien erneut unter Zwangsverwaltung gestellt wird. An erster Stelle müsse Torra die Hoheit über die regionale Polizeieinheit, die Mossos d'Esquadra, entzogen werden. Sánchez lehnte nach Ende der Parteienrunde den Dialog ab und schließt kein Szenario aus. Er setzt weiterhin auf Polizei und Strafverfolgung. Der spanische Sondergerichtshof, die Audiencia Nacional in Madrid, ermittelt mittlerweile gegen die Internetplattform Demokratischer Tsunami wegen, Achtung, Terrorismus. Eine knallharte Beschuldigung. Die eigens für die Proteste gegen das Urteil gegründete Bewegung zählt mittlerweile über 350.000 Abonnenten auf der Messenger-App Telegram. Zehntausende haben sich eine App heruntergeladen, mit der künftige Mobilisierungen koordiniert werden sollen. Das Vorbild sind natürlich die Proteste in Hongkong. Man blickt hoffnungsvoll ständig hier von Katalonien aus auf den Flughafen in Hongkong und hofft, dass die Leute sich hier genauso engagieren wie in Hongkong, um einen nicht endenden Druck auf die Regierung, auf die chinesische und hier auf die spanische auszuüben. So rief Tsunami am vergangenen Montag, wenige Stunden nach der Verkündung des harten Urteils gegen 9 Unabhängigkeitspolitiker und Aktivisten, Tausende zu einer weitgehend friedlichen Blockade am Flughafen von Barcelona. Jetzt hat der Ermittlungsrichter zusammen mit der paramilitärischen Guardia Civil mit Hilfe der Telekommunikationsunternehmen den Zugang zur Internetseite tsunamidemokratik.cat blockieren lassen. Die Seite, die sich auf einem sicheren Server im britischen Territorium im Indischen Ozean befindet, ist von Spanien aus nicht mehr aufzurufen. Nur wer es versteht, seinen Internetverkehr umzuleiten, um mit einer ausländischen IP-Adresse zu navigieren und außerhalb Spaniens lebt, kann sie weiterhin sehen. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass der Katalonien-Konflikt, wenn er sich verschärft, der Rechten dient und dass die Linke in diesem Konflikt nur verlieren kann. Und das ist auch der Fall, denn laut Umfragen profitieren Sanchez und seine PSOE vom Katalonien-Konflikt nicht. Im Gegenteil, stattdessen steigt die PP, das heißt die korrupte Rechts- und teilweise auch neofrankistische Partido Popular, die im April ihren historischen Tiefpunkt erreichte, die steigt jetzt in der Wählergunst und nähert sich den Sozialisten immer weiter an. In Katalonien selbst unterstützen bei weitem nicht alle seiner Wähler den harten Kurs. Während die Konservativen in Katalonien seit Jahren kaum noch Stimmen bekommen, waren die Sozialisten dort bei der Wahl im April zweitstärkste Kraft, knapp hinter ERC. Das heißt den katalanistischen Sozialdemokraten, deren Vorsitzender Oriol Junqueras sich unter den 9 Gefangenen befindet. Als ehemaliger Vizeregierungschef in Katalonien wurde er zu 13 Jahren Haft verurteilt, mehr als jeder andere. Wir haben das ja vorhin auch in den Interviews gehört, die ich auf der Straße gemacht habe, dass die jungen Leute das beklagen. Ihre Empörung gilt natürlich diesem knallharten Urteil. Und was noch schlimmer wiegt, auch wenn die Sozialisten erneut die Wahlen gewinnen sollten, braucht Sanchez Bündnispartner, um ins Amt gewählt zu werden. Er wurde im Juni 2018 per Misstrauensvotum Regierungschef. Die Stimmen von ERC waren dabei entscheidend. ERC hoffte, wie Torra jetzt auch, auf Dialog. Der Sozialist Sanchez hat in den letzten Tagen diesen Vertrauensvorschuss wohl endgültig verspielt. Was die katalanistischen Parteien natürlich wollen, ist eine Zusage für ein Referendum über die Abspaltung Kataloniens. Diese Zusage kann kein spanischer Ministerpräsident geben. Und diese Zusage wäre damit verbunden, zuerst einmal die Verfassung zu ändern. Und um das zu tun, wären sehr viele Schritte nötig. Das ging über die zweite Kammer, das müsste eine große Mehrheit haben und so weiter. Das heißt, hier ist wenig Land zu sehen und hier gibt es nicht sehr viel zu verhandeln, wahrscheinlich für den spanischen Ministerpräsidenten. Ich habe soeben in weiten Teilen einen Artikel zitiert, der heute in der Taz erschienen ist. Kommen wir zu den Nachrichten, die die Tagesschau in 100 Sekunden uns bietet am heutigen Montag, dem 21. Oktober. Es ist 14.05 Uhr. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Weitere Runde im Brexit-Tauziehen. Parlamentspräsident Barco will im Laufe des Tages entscheiden, ob das britische Unterhaus über das von Premier Johnson mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen abstimmen kann. Außenminister Raab sagte, die Regierung habe genug Stimmen zusammen, um den Vertrag absegnen zu lassen. Mindestens 10 Tote bei Unruhen in Chile. Die Menschen seien seit Samstag bei Bränden nach Plünderungen ums Leben gekommen, so die Behörden. Der Präsident hatte am Freitag den Ausnahmezustand ausgerufen. Über die Hauptstadt und weitere Städte wurde eine Ausgangssperre verhängt. Das Auswärtige Amt verschärfte die Sicherheitshinweise für Reisen nach Chile. Klimagesetze sollen bis Ende des Jahres in Kraft treten. Das beschlossen die Spitzen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD nach einem Treffen am Abend im Kanzleramt. Die Frage, in welcher Form es eine Grundrente geben könnte, blieb dagegen im Koalitionsausschuss weiter offen. Kampf um Pressefreiheit in Australien. Aus Protest erschienen viele Zeitungen heute mit geschwärzten Titelseiten. Grund sind Ermittlungen gegen Journalisten und Informanten. Sie hatten zuvor geheime Dokumente veröffentlicht, um mögliches Fehlverhalten der Regierung anzuprangern. Museum of Modern Art in New York öffnet wieder. Nach 4 Monaten Umbau ist es jetzt um 3.700 Quadratmeter größer. Außerdem wurde die Kunst neu zusammengestellt. Zu sehen sind mehr Skulpturen und Bilder von asiatischen, lateinamerikanischen und afroamerikanischen Künstlerinnen und Künstlern. Das Wetter. Im Osten und Südosten nach Auflösung von Nebelfeldern zeitweise freundlich. Sonst mehr Wolken und örtlich Regen. Höchstwerte 11 bis 23 Grad. Die Kommission wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. So, jetzt sag ich nochmal, Kalutsch. Wie war das? Eine Meldung aus Berlin. Hunderte Menschen sind am Sonnabend in Berlin gegen die Unterdrückung der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in Spanien auf die Straße gegangen. In Sprechchören und auf Transparenten forderten sie ein Ende der Polizeigewalt und Freiheit für die politischen Gefangenen. Der Zug endete nahe der Botschaft Chiles, wo sich bereits eine Gruppe versammelt hatte, um gegen die Gewalt in dem südamerikanischen Land zu protestieren. Man begrüßte sich gegenseitig und skandierte zusammen: Abajo con el rey de España, nieder mit dem König Spaniens, und el pueblo unido jamás será vencido. Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden. Und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Die nächste Meldung kommt aus Chile. Staatspräsident Piñera ruft den Notstand aus. Das Militär geht hart gegen Demonstranten vor. In Santiago de Chile und in den Provinzen ist eine Ausgangssperre verhängt. In Chile sind am Wochenende die Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und dem Regime von Präsident Sebastián Piñera eskaliert. Mindestens 3 Menschen wurden getötet. Der Staatschef rief für Santiago und Valparaíso sowie 3 Provinzen den Notstand aus, um die öffentliche Ordnung zu normalisieren, und schickte zum ersten Mal seit dem Ende der Pinochet-Diktatur das Militär auf die Straße der großen Städte, um Proteste niederzuschlagen. Im Internet kursiert Bilder und Videos, die an den Putsch 1973 gegen Salvador Allende erinnern. Schwer bewaffnete Soldaten machten in der Hauptstadt Jagd auf Demonstranten. Panzer blockierten die Straßen. General Javier Uturriaga verhängte eine Ausgangssperre über mehrere Provinzen. Die Proteste hatten sich Ende vergangener Woche an Preissteigerungen für die U-Bahn von Santiago entzündet. Vor allem Studierende besetzten daraufhin Metrostationen und wurden dabei von den Beschäftigten der Verkehrsbetriebe unterstützt. Wir Arbeiter der Metro sind keine Feinde der Studenten und die Studenten sind keine Feinde der Metroarbeiter, erklärte der Vorsitzende der Gewerkschaftsföderation Eric Campos am Donnerstag Ortszeit bei einer Pressekonferenz, obwohl es zu Brandanschlägen auf Einrichtungen des Unternehmens gekommen war. Man müsse nicht mit den Aktionsformen der Protestierenden einverstanden sein, aber die Forderung nach Rücknahme der Preiserhöhung sei legitim. Team so Campos. Er forderte die Regierung auf, die paramilitärischen Carabineros aus den U-Bahn-Stationen abzuziehen und Gespräche mit Studierenden und Beschäftigten aufzunehmen. Dem beugte sich Piñera am Sonnabend zumindest teilweise. Vor Pressevertretern kündigte er an, die Preiserhöhung auszusetzen und einen Dialog mit den Bürgern aufzunehmen. Alle Bürger hätten das Recht, friedlich zu demonstrieren, und sie haben gute Gründe, das zu tun. Trotzdem ging die Repression weiter. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chiles, Guillermo Tellier, forderte Piñera daraufhin auf, den Notstand aufzuheben. Das Militär auf die Straße zu schicken, bedeutet, die Regierung des Landes den Uniformierten zu überlassen. Wenn er nicht regieren will und sich hinter den Militärs versteckt, wäre es das Beste, zurückzutreten und umgehend Neuwahlen auszurufen, forderte Tellier. Als erste Wiedergutmachungsgäste legten 300 Jodler. Die Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes CUT, CUT, Barbara Figueroa, erklärte am Sonntag, ein gesellschaftlicher Dialog sei nicht möglich, solange das Militär auf der Straße bliebe. Ja, Rom, da gibt es einen rechten Aufmarsch. Lega-Chef Matteo Salvini trommelt zusammen mit offenen Faschisten gegen die Regierung. Stop Invasione, stoppt die Invasion. Auch rassistische Parolen gegen Einwanderer waren am Sonnabend auf der rechten Demonstration in Rom zu sehen. Und gläserne Opferstücke einzuführen. Meldung ist. Mehrere tausend Faschisten und andere Rechte haben sich am Samstag in Rom auf der Piazza San Giovanni zusammengerottet, um den Sturz der Regierungskoalition der Fünf-Sterne-Bewegung M5S mit der demokratischen Partei PD und den parteilosen Premier Giuseppe Conte zu fordern. Aufgerufen hatte der frühere Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini von der rassistischen Lega-Partei. Gekommen waren auch Anhänger der Forza Italia FI, des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi und der faschistischen Brüder Italiens FDI von Giorgia Meloni. Bei Neuwahlen will Salvini mit ihnen eine Allianz bilden. Als Erste waren um 13 Uhr auf dem Platz unter der päpstlichen Basilika die als Sturmtrupps der Lega bekannten Faschisten der Casa Pound eingetroffen, die in der Vergangenheit Sinti und Roma mit der Drohung »Wir werden euch verbrennen und töten« aus ihren Unterkünften vertrieben haben. Jetzt grölten sie, die Regierung davonjagen zu wollen. Plakate verkündeten »Niemals Sozialdemokraten und niemals Fünf Sterne«. In Sprechchören wurden Neuwahlen gefordert und Premier Conte als Hanswurst beschimpft. Polizei und Sicherheitskräfte hatten den Platz mit einem großen Aufgebot abgesichert. Während Salvini von 200.000 Teilnehmern aus ganz Italien sprach, schätzte die Polizei ihre Zahl nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA auf etwa 50.000. Das Massenmedium. Die Attacken richteten sich gegen eine Regierung, die nach nur 1,5 Monaten Amtszeit bereits zerstritten ist. M5S-Führer Luigi Di Maio ist gegen die von PD-Chef Nicola Zingaretti angestrebte linke Ausrichtung der Regierung und liebäugelt mit dem früheren PD- und Regierungschef Matteo Renzi, der seine bisherige Partei verlassen hat und dabei ist, eine neue Organisation unter dem Namen, Achtung, Viva Italia zu gründen. Schon als Premier und PD-Chef hatte Renzi mit Berlusconi kollaboriert und wollte mit ihm sogar eine gemeinsame Regierung bilden. Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Eine Meldung aus Zürich. In der Schweiz zeichnet sich nach den Parlamentswahlen von Sonntag ein Linksrutsch ab. Während Mitte-Rechts-Parteien ersten Hochrechnungen zufolge Einbußen verzeichnen mussten, konnten die beiden grünen Parteien von der Klimadebatte profitieren und kamen zusammengenommen auf 20,3%, 8,6 Punkte mehr als 2015. Die rechte Schweizer Volkspartei, SVP, kam demnach auf 26,3% der Stimmen, ein Minus von 3,1 Prozentpunkten gegenüber den Wahlen von vor 4 Jahren. Sie bleibt damit stärkste Partei von den Sozialdemokraten und den Liberalen und der liberalen FDP. Die kommunistische PDA kam auf 0,5%. Ausgesprochen blühender Böse. Natürlich müssen wir jetzt noch über den Generalstreik sprechen, der letzten Freitag die Katalanen-Metropole lahmgelegt hatte. Hunderttausende Menschen demonstrierten gegen Repression und für die Unabhängigkeit auf der Straße. Ein Generalstreik hatte also am vergangenen Freitag weite Teile Kataloniens lahmgelegt. Wie das Arbeitsministerium der spanischen autonomen Region mitteilte, lag die Beteiligung an dem Ausstand im Handel bei 60-80%, an den Universitäten bei 90% und im öffentlichen Dienst bei 30%. Andere Zahlen legte das spanische Innenministerium vor, die sprachen von knapp 50% im Handel und von knapp 70% bei den Universitäten. Im Gesundheitswesen, in dem weitreichende Notdienste angeordnet worden waren, legten demnach 26,3% der Beschäftigten die Arbeit nieder, wie das öffentliche Fernsehen TV3, das ist der Fernsehkanal der Independentistas, auf seiner Homepage meldete. Der Sender hatte ebenso wie andere Kanäle sein reguläres Programm um Mitternacht unterbrochen und sendete seither ausschließlich Nachrichten über die Protestaktionen. In die Zukunft. Auch Catalunya Radio strahlte nur noch Musik aus, unterbrochen von stündlichen Informationen über den Ausstand. Mehrere Tageszeitungen waren am Freitag nicht gedruckt erschienen. Ihre Online-Ausgaben beschränkten sich ebenfalls auf Informationen über die Proteste. Zu dem Generalstreik aufgerufen hatten mehrere der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung nahestehende kleine Gewerkschaften, Minderheitengewerkschaften. Da sie laut Gesetz keine allgemeinpolitische Forderung erheben dürfen, sollte mit dem Ausstand formell ein monatlicher Mindestlohn von 1200 Euro erreicht werden. Naja, das hatten wir vorhin auch schon gesagt. Das war eine Ausrede, um den Streik auszurufen. Das war ein Vorwand. Zudem verlangten die Gewerkschaften die Rücknahme von Reformen aus den Jahren 2011 und 2013, durch die die Arbeiterrechte eingeschränkt worden waren. Das ist natürlich für die Separatisten ein kleines Drum-Drum- und Drum-Dran-Gebimmel, das sie dann natürlich sagen. Eigentlicher Anlass aber für den Generalstreik war die am Montag erfolgte Verurteilung von 12 katalanischen Politikern. Der Oberste Gerichtshof, schon oft jetzt hier auch gesagt, in Madrid hatte 9 von ihnen wegen Aufruhr zu Haftstrafen von insgesamt fast 100 Jahren verurteilt. So soll der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Oriol Junqueras von der republikanischen Linken Kataloniens ERC für 13 Jahre in den Knast. Der Urteilsspruch ist ein Skandal, empörte sich Luis, der in Vic in einem Immobiliengeschäft arbeitet und am Freitag, wie viele andere, mit einem der wenigen fahrenden Züge nach Barcelona gereist war. Ich gehe heute für die Unabhängigkeit unseres Landes auf die Straße. An der zentralen Großdemonstration in der katalanischen Hauptstadt nahmen am frühen Abend nach Polizeiangaben mehr als 500.000 Menschen teil. Als zynisch empfindet auch Rosa die Haftstrafen für die Politiker. Sie arbeitet normalerweise in einem Supermarkt in Vic, der wie die meisten Geschäfte der Stadt an diesem Tag natürlich geschlossen geblieben war. Für sie gab es keine andere Lösung als die Abtrennung Kataloniens von Spanien. Das sieht auch Jordi so, der als Versicherungsvertreter für die Deutsche Allianz arbeitet. Es geht nicht darum, dass wir die Guten wären und sie die Bösen. Wir wollen nur, dass sie uns in Frieden lassen. Soweit ist es mittlerweile bei unheimlich vielen Leuten gekommen. Der Studentin Paula, die in einem schwarzen T-Shirt mit dem Logo der antifaschistischen Aktion im Zug nach Barcelona sitzt, reicht das nicht. Sie setzt sich für eine sozialistische katalanische Republik ein, auch wenn man momentan mit bürgerlichen Kräften zusammenarbeiten müsse. In Barcelona wartet der Metallarbeiter Toni auf die Ankunft der Freiheitsmärsche, die seit Mittwoch bereits rund 100 Kilometer zurückgelegt hatten. Er selbst hatte sich in Girona der Demonstration angeschlossen und war 2 Tage marschiert, bis seine Füße nicht mehr mitmachten. Ich bin jetzt mit dem Zug nach Barcelona gefahren und warte hier auf das Eintreffen der Kollegen, erzählte er. Um den Hals trug er ein gelbes Halstuch mit der roten Estelada, den 4 roten Streifen der katalanischen Fahne und einem roten Stern. Er trug diese und nicht mit dem weißen Stern auf blauem Dreieck, weil es die radikalere ist. Er sei vor allem durch seine Kinder radikalisiert worden. Meine Eltern waren eher bürgerliche Katalanen. Nun unterstütze er die antikapitalistische KUP. Es gibt kein Zurück mehr, vor allem nicht nach dem, was in der letzten Zeit hier passiert ist. Der spanische Staat ist diskreditiert. Nicht nur in Barcelona, wo die Guardia Urbana bei der zentralen Demonstration um 18 Uhr mehr als 525.000 Teilnehmer zählte, sondern auch in vielen anderen Städten Kataloniens gingen am Freitag unzählige Menschen auf die Straßen. Allein in Girona beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 60.000 Menschen an Demonstrationen. Die Hafenarbeiter in Barcelona und Tarragona legten die Arbeit ebenso nieder wie die Arbeiter der Autofabrik Seat in Martorell. Mehrere Autobahnen waren durch Demonstrationen blockiert. Am Flughafen El Prat von Barcelona fielen Dutzende Flüge aus. Auf der Via Laietana im Zentrum Barcelonas kam es am Abend zu harten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die meisten jugendlichen Teilnehmer wollten mit ihrer Aktion gegen eine Provokation faschistischer Gruppen am Vortag protestieren. Bei einer Kundgebung ultrarechter Organisationen für die Einheit Spaniens war es zu Hetzjagden von Neonazis auf Gegendemonstranten und zu Schlägereien, auch umgekehrt von Demonstranten auf vermeintliche Neonazis gekommen, ohne dass die anwesenden Polizeikräfte eingegriffen hätten. Eine Meldung aus Halle mit einem Konzert unter dem Motto Halle zusammen sollte nach dem Terroranschlag in der Saalestadt am Samstag ab 14 Uhr ein Zeichen gegen Ausgrenzung gesetzt werden. Antisemitismus und Rassismus sollte keinen Platz haben in dieser Stadt. Bei der von verschiedenen Medienunternehmen organisierten Veranstaltung traten Künstler wie Alice Merton, Max Giesinger, Joris und Mark Forster auf. Auch Mitglieder des Rundfunkchores des Mitteldeutschen Rundfunks, Musiker der Staatskapelle und der Oper Halle waren mit Beiträgen vertreten. Am 9. Oktober hatte der deutsche Steffen Ballett schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Als sein Plan misslang, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-jährigen Mann in einem Dönerimbiss. Weitere Personen wurden verletzt. Der Neonazi sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Er hat die Taten gestanden und dafür antisemitische Motive genannt. Zu leugnen waren die Verbrechen nicht, nachdem er sie mit einer Helmkamera gefilmt und ins Internet übertragen hatte. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Ja, das sieht natürlich böse aus in Deutschland, was da passiert. Dieser aufbrechende Neo-Antisemitismus. Macht nicht nur uns, der macht allen sehr große Sorgen. Eine Nachricht aus Berlin. Es geht um Reparationen. Die Bundesregierung will nicht mit Griechenland über Reparationen für die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg verursachten Schäden verhandeln. Das Auswärtige Amt überreichte dem griechischen Botschafter Theodoros Daskarolis am Freitag eine diplomatische Note, mit der eine entsprechende Aufforderung der griechischen Regierung formell zurückgewiesen wird. Die Rechtsauffassung der Bundesregierung in dieser Frage ist unverändert. Die Reparationsfrage ist abschließend geregelt, sagte ein Ministeriumssprecher. Griechenland hatte die BRD Anfang Juni mit einer sogenannten Verbalnote offiziell zu Verhandlungen aufgefordert. Eine griechische Parlamentskommission schätzte die Summe für die von Deutschland verursachten Schäden im Zweiten Weltkrieg im Land auf 289 Milliarden Euro. Niemandsland. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Was in Deutschland vor wenigen Tagen passiert ist, lässt einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren und den Atem stocken. Hetze, Pöbeleien und Übergriffe sind für deutsche Juden mittlerweile leider Alltag. Und auf dem Boden gedeiht rechte Gewalt. Berlin trägt Kippa war eine Kundgebung 2018, nachdem immer wieder Kippa-Träger auf der Straße von meistens arabischstämmigen Jugendlichen bedroht, geschlagen und verjagt wurden. Es geht also um die antisemitischen Ausschreitungen. Die Zahl der gemeldeten antisemitischen Straftaten in Deutschland nahm 2018 gegenüber 2017 um 19,6% zu. Es waren insgesamt 1.799 Delikte. Das schreibt der Spiegel in einem lang angelegten Artikel zum Thema. Der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sprach schon vor dem Anschlag von Halle von einem besorgniserregenden Anstieg von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Die Polizeistatistik ordnet die Delikte überwiegend rechtsextremen Tätern zu. In 69 Fällen waren es Gewalttaten gegen Juden, bei denen mehr als 40 Menschen verletzt wurden. Ein neuer, beschämender Höchststand. 27 Mal wurden jüdische Friedhöfe geschändet. Doch nur ein Teil von Hass und Hetze wird erfasst. Allein in Berlin verzeichnete die Meldestelle Recherche und Informationsstelle Antisemitismus, RIAS, 2018 mehr als 1000 antisemitische Vorfälle, 14% mehr als im Vorjahr. Der RIAS-Bericht spricht von zunehmender Gewaltbereitschaft. Die Zahl körperlicher Attacken habe sich fast verdreifacht. Auch RIAS sieht, wenn sie eine politische Motivation zuordnen konnte, die Rechtsextremen als größte Tätergruppe. Aber die Täter sind demnach auch etwa palästinensische Anti-Israel-Aktivisten, antisemitische Boykottgruppen, radikale Linke und es sind längst nicht nur Extremisten. Um Antisemitismus zu ordnen, muss man nicht weit nach rechts schauen, erklärte Blanka Klose, Geschäftsführerin des Vereins für demokratische Kultur in Berlin. Es reicht ein Blick auf die Mitte der Gesellschaft. Fast 75 Jahre nach Ende des Holocaust müssen Juden, die an Yom Kippur in der Synagoge feiern, um ihr Leben fürchten. Es wabert eine üble Hetze durch das Land, schreibt der Spiegel. Es sind Sprüche, die man Neonazis zutraut und rechten Dumpfbacken, die inzwischen aber auch von vermeintlich braven Durchschnittsbürgern geäußert werden. Jüdische Deutsche werden beleidigt, beschimpft, zu Außenseitern gestempelt. Annette Seidel-Artpakt, Leiterin von RIAS Bayern, spricht von einem erschreckenden Ausmaß an Alltagsantisemitismus auf der Straße, im Biergarten und in der Nachbarschaft. Für alle, die das nicht glauben wollen, die das gern als jüdische Empfindlichkeit oder als Einzelfälle abtun, hier ein Beispiel. Immer wieder werden Rabbiner angegriffen und bespuckt in Berlin, München und Hamburg. In Köln fährt der Rabbiner der Synagogengemeinde nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil er die ständigen Anfeindungen nicht mehr aushielt. In Freiburg ging Mitte Juli ein 61-jähriger Mann auf die Vorsitzende der israelischen Gemeinschaft los und rief: Sind wir hier in Deutschland oder im Judenland? Und mich wundert nicht, dass Hitler euch vergast hat, euch Idioten. In Hemmingen bei Hannover fand im Mai ein altes jüdisches Ehepaar morgens einen Brandsatz auf der Fußmatte und in roter Farbe an die Haustür gesprüht: Jude. In Berlin wurde am 1. Juli auf der Stadtautobahn ein jüdischer Autofahrer mit Kippa von einem Mann, den er zuvor überholt hatte, aus dem Wagen als Drecksjude beschimpft und bespuckt. Und in Bamberg stand monatelang auf einer Brückenmauer: Kauft nicht bei Juden. Kauft nicht bei Juden, meine Güte. Wut und Gewalt gegen Juden sind so allgegenwärtig geworden, dass die deutsche Gesellschaft sich mittlerweile fragen muss, ob sie es zulassen will, dass Deutschland zu einem Land wird, in dem Juden vielleicht nicht mehr leben wollen. Hat Deutschland die Lehren aus der Nazizeit vergessen? Schrieb die New York Times vor Monaten über einen Kommentar und berichtete seitenlang über den neuen deutschen Antisemitismus. Die meisten Juden möchten Deutschland nicht verlassen. Die Zahl der jüdischen Einwanderer übersteigt die der Auswanderer bei weitem. Aber viele empfinden die Lage als bedrückend und zunehmend bedrohlich. 2018 veröffentlichte die Europäische Union eine Studie über die Juden in ganz Europa. Die wurden da befragt. Mehr als ein Drittel der Befragten berichteten, sie hätten schon mal darüber nachgedacht, Europa zu verlassen. 89% der Befragten gaben an, der Antisemitismus habe in ihrem Land seit 2013 zugenommen. In Deutschland sagten 85%, der Antisemitismus sei ein sehr großes und ziemlich großes Problem. Nur in einem europäischen Land war die Zahl höher. In Frankreich. Hier gaben nahezu alle jüdischen Befragten an, Ressentiments wahrzunehmen. Seit dem Jahr 2005 wurden in Frankreich mindestens 11 Menschen mit jüdischem Hintergrund aus mutmaßlich antisemitischen Motiven ermordet. Ein paar weitere Meldungen. Ich lese mal die wichtigsten Internetseiten von heute vor. Moment, ich habe hier die Taz vor mir liegen. Berlin beschließt jetzt endlich einen Mietendeckel, hat die Taz jetzt auf der ersten Seite stehen. Da freuen wir uns, das sollen sie machen. Dann haben wir Protest gegen Profiteure. Es geht um die Sahelzone und den Islamismus. Dann vor den Parlamentswahlen in Kanada, Zitapati für Justin Trudeau. Dann haben wir die Wahl in Bolivien. Es gibt ein Veto gegen den ewigen Evo. Evo Morales hat seine Mehrheit selbst verspielt. Aus der Idee der Partizipation aller wurde Machterhaltungstrieb. Neue Impulse traut man sich nicht zu, das schreibt die Taz. Druck auf Nichtregierungsorganisation. Kampakt verliert Gemeinnützigkeit. Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs gegen Attac erkennt das Berliner Finanzamt der Kampagnenorganisation Kampakt die Gemeinnützigkeit ab. Palästinenser für Yasser Arafat erhielt eine Privataufnahme. Kommen wir zur Homepage von der Jungen Welt. Die Junge Welt kommt mit einem langen Artikel über Chile. Ich hatte vorhin aus diesem Artikel zitiert. Dann gibt es einen Kommentar. Der Berliner Senat will die Mieten in der Hauptstadt für 5 Jahre einfrieren. Dagegen läuft die Immobilienlobby natürlich Sturm. Bei all dem Getöse gilt es, schreibt Herr Jan Greve, den Blick auf das Wesentliche nicht zu verlieren. Nordrhein-Westfalen, Straftäter mimen Ordnungskräfte, Patrouillen im Namen der Sicherheit. Antifaschisten warnen vor stärkerer Kooperation von rechten Bürgerwehren mit originären Neonazis. Das kann ein Problem sein, das sich auch hier mittlerweile gebildet hat. Bereits seit Monaten kommt es in einer Reihe von nordrhein-westfälischen Städten regelmäßig zu öffentlichen Auftritten von extrem rechten Zusammenschlüssen, die sich, so behaupten sie, um die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Nur zögerlich machen die zuständigen Behörden und Politiker darauf aufmerksam. So informierte Landesinnenminister Herbert Reul von der CDU Ende September die Mitglieder des Innenausschusses des Düsseldorfer Landtags, dass seit 2015 in verschiedenen Städten und Gemeinden bürgerwehrähnliche Gruppierungen entstanden sind, die sich aus einer Mischung aus Rechtsextremisten, Angehörigen der Hooligan- und Rockerszene sowie sogenannten Wutbürgern zusammensetzen. Namentliche Erwähnung in Reuls schriftlich vorgelegtem Bericht fanden neben der First Class Crew Stieler Jungs und Bruderschaft Deutschland in Düsseldorf, Mönchengladbach steht auf, der Begleitschutz Köln e.V., auch internationale Kölsche Mitte und die besorgten Bürger Herne, auch Bruderschaft Herne oder Bruderschaft Ruhrpott. Ziel der besagten Gruppierung sei es, durch Versammlungen und Spaziergänge öffentliche Präsenz zu zeigen und dabei zu suggerieren, dass der Staat das Gewaltmonopol gegenüber Flüchtlingen verloren habe, heißt es in Reuls Bericht. Zum anderen reklamieren sie eine Scheinlegitimierung für sich selbst, selbst für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, so der Innenminister. Letzteres ist vor allem vor dem Hintergrund besonders bemerkenswert, dass es sich bei den angeblich um die Sicherheit besorgten Bürger nicht selten um bekannte Straftäter handelt. So seien einzelne Führungspersonen der sogenannten Gruppierung in der Vergangenheit überwiegend allgemeinkriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten sei eine detaillierte Auskunft zu den Straftaten jedoch nicht möglich. XY meldet erste Ergebnisse. Die Axt im Haus erspart Herrn Zimmermann. Zum Abschluss der Meldungen. Schukai Nachrichten aktuell. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Kommen wir nun zu den Barcelona-Nachrichten. Da gibt es nur einen Beitrag. Es ist eine Straßenreportage, die ich am vergangenen Samstag aufgenommen habe, als es richtig knallte und schepperte und als wirklich viele Leute verletzt wurden und als es zu Gewalttätigkeiten, Steinwürfen und allen möglichen Geschichten kam. Hier beginnt die Reportage. Ich befinde mich jetzt in der Carrer Trafalgar. Auch hier ein halbes Trümmerfeld, die Straße. Pflasterstein aus dem Boden gerissen, Bordstein, Fliesen rausgerissen. Vorne brennt ein Feuer mitten auf der Straße. Da haben die illuminierten Streetfighter ein Feuerchen gemacht. Container natürlich, Müllcontainer, die stinken wie die Pest. Der branzige Geruch steigt mir hier in die Nase. Hier stehen locker alle möglichen Leute rum. Da hinten kracht's. Da donnert's ganz ordentlich. Wahrscheinlich sind das noch Böller vom letzten San Juan-Fest. Hier sehe ich eine vermummte Gestalt. Die wirft hier weiter ordentlich Sachen ins Feuer. Und dieser Junge hat einen Helm auf, das Gesicht vermummt und freut sich, hat so einen Knüppel in der Hand, einen Rucksack und hat eine Indepe-Fahne umgewickelt und wirft wirklich voller Freude da den ganzen Dreck in die Flammen. Hinten sind Schreie. Da gibt es einen Polizeieinsatz. Jetzt kommen die Leute hier angerannt. Moment. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich hau jetzt besser ab. Es knallt und trümmert. Gut, es erinnert einen an alte Kreuzberger Zeiten. Die Gewalt bahnt sich leider ganz langsam immer weiter ihren Weg. Man sieht hier an dieser Stelle so gut wie keine Polizei. Die konzentrieren sich alle an der Via Laietana. Man hat das Gefühl, die Stadt ist irgendwie zum Plündern freigegeben. Ich weiß nicht, wie ich das anders benennen soll, weil hier ist von Polizei weit und breit nichts zu sehen.

schwimmen wie Delfine. Delfinest du. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir siegen. Wir sind dann Helden für einen Tag. Escoltant Mi Man's Land. Un programa no només en llengua alemana. a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM. Am vergangenen Samstag war ich im Kino. Ich war zuerst in der Straße unterwegs, auf den Straßen Barcelonas. Es gab da wieder Proteste, es gab dies und das. Und da kam ich doch tatsächlich zu einem brennenden Müllhaufen. Das war interessant, weil dieser brennende Müllhaufen ist ja eigentlich auch ein Symbol. Es gab einen Müllcontainer, der war umringt von brennenden Mülltüten. Und um diese brennenden Mülltüten standen auf der einen Seite sogenannte Street Fighter, die den Müllhaufen angezündet hatten. Auf der anderen Seite standen so an die 7-8 Journalisten, die mit flammenden Worten über diesen flammenden Müllcontainer berichteten. Und diese Situation war für mich dermaßen grotesk und absurd, dass ich ins Kino gegangen bin. Ich habe dann beschlossen, mir diesen Quatsch nicht länger anzusehen, den als Protest oder militante Ausschreitungen definierten Quatsch, sondern bin dann in Todd Phillips' Joker gegangen. Und da war ich natürlich auch sehr überrascht, denn dieser Joker zeigt das Chaos eines urbanen Verfalls. Genau das, was ich gerade auf der Straße gesehen habe. Und dieses Chaos wird verkörpert von einem wirklich schrecklichen Mann, den Witz und Schmerz wirklich entstellen. Und dieser Typ ist das Zerrbild einer Stadtseele. Und kurioserweise beginnt der Film mit einem Müllabfuhrstreik. Der hat die Stadt den Ratten geöffnet und überlassen. Ihre Ordnung stirbt. Der Nahverkehr wenigstens fährt noch auf gerader Schiene. Der Film zeigt das mehrfach, aber in den Waggons herrscht bald schon kein Frieden mehr. Ein lachender Irrer wird den Bürgern der Stadt bald das vorwerfen, was sie von Ratten unterscheidet. Ihr entscheidet, was gut und böse ist, auf genau die Art, auf die ihr entscheidet, was lustig ist und was nicht. Der Irre heißt, wie der Film, Joker. Diesen Joker haben große Schauspieler schon verkörpert. Jack Nicholson, Heath Ledger, zuletzt Jared Leto. Jetzt heißt er Arthur Fleck und lebt im Leib von Joaquin Phoenix. Zunächst als armer Clown zu mieten, auf der Straße mit einem Ausverkaufsschild. Jugendliche stehlen das Schild, er setzt ihnen durch den Verkehr nach, weil dieser Film seinen Gegner, den Rächer Batman, vermisst. Während Fleck zeigt, dass er über dessen Anlagen verfügt, wie über seine eigenen, also auch Rächer ist, wie der andere auch ein Irrer. Die Diebe schlagen ihn zusammen, sein Leben ist Erniedrigung. Als Kind wurde er vernachlässigt, seine Mutter, die er umsorgt, lügt ihn an. Arthur, hilft es dir, jemanden zum Reden zu haben? Meine Mutter sagt immer, ich soll lächeln und ein Grinsen aufsetzen. Sie hat gesagt, ich hätte eine Bestimmung: Lachen und Freude in die Welt zu bringen. Halten Sie! Bilde ich mir das nur ein? Oder wird die Welt immer verrückter? So your heart is aching. Grün angeschimmelt leuchtet der Film, dann wieder blau wie verlöschendes Kühlschranklicht. Weder Kunst noch Bob helfen den Figuren. Frank Sinatra singt für sie, Charlie Chaplin macht Witze, aber das Leben hier friert vor Angst. Arthur Fleck nimmt 7 verschiedene Psychopharmaka und muss lachen, wenn ihm gar nicht danach ist. Es klingt wie ein Ersticken beim Weinen. Eine Nachbarin mit dem freundlich intelligenten Gesicht von Zazie Beetz scheint die einzige Person zu sein, die ihn sieht. In Wahrheit sieht es nur so aus, als sähe sie ihn. Ein Komiker, den er anhimmelt, Robert De Niro, der hier die Rolle hat, die Jerry Lewis in Martin Scorsese's The King of Comedy 1982 spielt, worin De Niro eine Art Joker darstellt, macht sich lustig über ihn. Erklärt das alles, warum aus Arthur Fleck der Massenmörder wird, den alle kennen? Woher er die Fratze habe, fragten viele Comics und Filme. Heath Ledgers Joker bietet in Christopher Nolans Dark Knight 2008 gleich mehrere Erklärungen an. In The Killing Joke von 1988 von Alan Moore und Brian Bolland wird eine weitere illustriert, die wiederum nicht zu der Diagnose einer Psychiaterin in Grant Morrisons und Dave McKeans Arkham Asylum von 1989 passt. Eigentlich sei er nicht verrückt, sondern im Gegenteil hyperrational, gefangen im idealen Geisteszustand für unsere Städte. Das Festival in Venedig ist diesmal reich an sozialpolitisch gemeinten Filmen, von Steven Soderberghs Geldwäscher, Galgenhumor, Glanzleistung The Laundromat bis zum flachen Griechenland-Schuldendrama Adults in the Room von Costa Gavras. Der Joker als Politikum funktioniert indirekter perverser. Wenn er am Filmende tanzt und tötet, als wäre beides dasselbe, drehen sich seine Arme und Beine um mehr und asozialere Achsen, als der menschliche Körperbauplan eigentlich kennt. Was diesen Joker mit unserer Wirklichkeit verbindet, findet man in deren Vorgeschichte. Ein unauffälliger Bürger namens Bernhard Goetz schoss 1984 in der New Yorker U-Bahn auf vier schwarze Jugendliche, von denen er sich bedroht glaubte. Der Joker begeht bei Phillips seine erste Gewalttat auch in der U-Bahn. Er tötet drei Männer, die aussehen, als könnten sie mit Bernhard Goetz befreundet sein. Man muss dazu sagen, die belästigen zuvor eine junge Frau und machen sie sexuell an. Ich kann den Film nicht empfehlen. Ich muss abraten, ihn zu sehen. Ich denke mir, der Film zeigt eine hoffnungslose, düstere und schreckliche Welt, wo die Gewalt eigentlich wegen der Gewalt selber gezeigt wird. Es wird sehr viel Gewalt geschildert, die so gesehen kaum Sinn ergibt. Sie ergibt nur den Sinn des Irrenhauses oder eines Irregewordenen, und das ist im Grunde auch kein Sinn mehr. Das heißt, Leute, geht da nicht rein. Guckt euch diesen Film nicht an, weil er nimmt euch mehr, als dass er euch gibt. Das war's. Ich danke fürs Zuhören und Grüße von hier aus alle Leute, die bei den Demonstrationen verletzt wurden. Ich drücke hier unsere Niemandsland-Solidarität aus. Wir sind ebenfalls sehr kritisch mit der Polizeigewalt, die wir hier in den letzten Tagen in der Stadt gesehen haben. Wir bewundern die Leute, und das muss ich auch sagen, die Menschenketten gebildet haben und haben sich zwischen gewaltbereiten Schmeißern, Steineschmeißern, die sich schön feige auch im Hintergrund hielten und von ganz weit weg Steine auf die vordersten Reihen der Demonstranten und der Polizisten geworfen haben, und drücken unsere Bewunderung und unsere Solidarität mit diesen tollen Menschen aus, die, obwohl wir ihre Independentista-Ideologie gar nicht teilen, die einfach wunderbar sind, die haben wunderbar reagiert, und der größte Teil dieser Independentista-Veranstaltungen hier, die waren friedlich und sehr fantasievoll, und das müssen wir auch erwähnen und loben. Und wir verurteilen ebenfalls diese feigen Werfer aus der zweiten und zum Teil auch dritten Reihe, die Leute verletzt haben. Und das verurteilen wir. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche ohne Krawall, ohne Randale, und melde mich in einer Woche wieder. Vielen Dank. Agur. Adeo.